und willkommen im Filamente-Podcast. Mein Name ist Jerry und das hier ist die 17. Folge dieses Strick-Podcasts am 17.08.2016. Ihr findet die Notizen dazu auf meinem Blog unter www.filamente.blogspot.de, mein Profil auf Ravelry unter Schwanengesang und mein Profil auf Instagram unter filamente.podcast. So, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Schnapszahlfolge Nummer 17 am 17. Wäre lustiger, wenn es der 17.2017 wäre, ne? Also 17.07.2017. Naja, aber fast. Naja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auch über das Feedback, das ich auf meinem Blog und auf Ravelry bekommen habe, dass es für euch okay ist, wenn ich kein großes Intro habe oder euch langsam zu den Inhalten geleite, sondern gleich anfange. Das kommt mir sehr gelegen und in diesem Sinne fange ich dann auch gleich mal an. Es gibt aktuell keine fertigen Projekte, über die ich berichten könnte, daher kommen wir gleich zu den aktuellen Projekten. Und da war ich ja vor 2 Wochen noch ziemlich unschlüssig, was ich machen will, weil ich eigentlich gerne neue Projekte angefangen hätte und dazu neues Garn gekauft hätte, aber ich mir gedacht habe, sei doch vernünftig und stricke mit den Garnen, die du hast, anstatt da und neue zu kaufen. Daher habe ich kein neues Garn gekauft, um eine Agnes zu stricken, sondern habe stattdessen mein Beatnik wieder vorgekramt. Das ist der Zopfmusterpullover von Nora Gone. Der hat einen U-Boot-Kragen, der ein wenig absteht und weiter ist, und ein Zopfmusterpanel auf der Vorder- und Rückseite und links und rechts davon auch nochmal Tulpenzöpfe, die nochmal ineinander verschlungen sind. Und ich stricke das Modell aus gelber Wolle von Holz, und zwar der Super Soft in der Farbe Sunset. Ist das Sunset oder Sunrise? Ich kann mir das nie merken. Eins von beiden, entweder die auf- oder untergehende Sonne. Da bin ich erstaunlich weit gekommen. Ich habe das Vorderteil eben komplett neu angeschlagen und bin schon in den Taillenabnahmen, beziehungsweise fast fertig. Mit den Taillenabnahmen, nicht mit dem Vorderteil. Aber die letzten Tage habe ich dann doch nicht mehr so viel daran gestrickt, weil mir irgendwie der Spaß dran vergangen ist. Ich weiß nicht wieso. Also der Pulli stört mich nicht, er hat mich nicht genervt, ich habe keinen Fehler gemacht oder so, aber es gibt aktuell einfach andere Projekte, die ich spannender finde. Das ist zum Beispiel meine Laila. Und den Pulli gibt es ja auch schon länger. Das ist ein Modell von Carrie Bostick Hoge oder Hoge. Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Da gibt es verschiedene Versionen von diesem Pulli. Das ist einfach ein Raglan-Pullover. Den kann man von oben oder von unten stricken in verschiedenen Garnstärken. Da gibt es jeweils eine einzelne oder eigene Anleitung von der Designerin. Und der Witz an der ganzen Sache ist eben der abgerundete Saum vorne. Genau. Ich bin jetzt auch beim Saum und als ich das letzte Mal nach dieser Anleitung gestrickt habe, beziehungsweise das erste Mal, ich habe schon einmal diesen Pulli gestrickt, war ich ziemlich unglücklich darüber, wie der gebogene Saum geformt wird, da die Anleitung nicht auf alle Größen angepasst wurde, sondern es nur eine Anleitung für diesen Saum gibt. Und je nachdem, welche Größe man strickt, sieht das eben komplett anders aus im Vergleich zu dem, was man auf der Anleitungsseite sieht und nachstricken möchte. Ich habe dementsprechend die Maschen verändert, also nicht die Maschen, sondern ja die erste Zeile dieser verkürzten Reihen, die diesen abgebogenen Saum machen. Da habe ich 10 Maschen mehr gestrickt, als in der Anleitung vorgesehen ist, bevor ich gewendet habe. Die restlichen Zeilen habe ich genauso befolgt, wie es in der Anleitung steht. Das wurde schon ziemlich gut. Es sieht dem sehr ähnlich, was ich haben wollte, beziehungsweise was die Designerin bewirbt mit ihren Bildern. Ich hätte aber locker ruhig noch 2-3 Maschen mehr stricken können. Aber es geht schon mal in die Richtung und entspricht schon viel mehr dem, als der erste Pulli, den ich gestrickt habe, komplett nach der Anleitung, die aber eben nicht neu berechnet war für die Größe und wo der Saum dann ziemlich müde aussah und ja, nicht so wie auf den Fotos. Ich stricke den Pulli aus einem Decay-Garn in einem, ja, Also das Garn ist weiß, hat aber einen rosa Stich, der die man schon gut sieht. Und aktuell bin ich beim Saum, aber ich habe schon die verkürzten Reihen alle fertig gestrickt und stricke jetzt nur noch den Bund, und das ist nämlich ein breiter Bund aus in Kraus rechts, genau. Das habe ich bei meiner ersten Leila nicht so gemacht, die war nämlich aus Sockenwolle und ich fand, in dem dünnen Garn sieht so ein breiter Saum nicht so gut aus, aber bei dem bei dem Modell aus dem dickeren Garn, bei dem ich auch komplett lange Ärmel machen werde, nicht nur Dreiviertelärmel, fand ich die breiten Bündchen besser und das sind auch die, die man in der Anleitung sieht. Ja, also mir fehlen noch so 2-3 cm, dann kann ich den Saum abketten und dann bin ich bei den Ärmeln. Ich habe die Version, die Anleitung, die von oben beginnt, das ist ein Raglan von oben und meine Anleitung heißt Leila Light. Ich habe nämlich die Anleitung gekauft, die für Sockenwollstärke war, das war mein erster Pulli und jetzt, wo ich dieses Decay-Garn habe ich eigentlich nicht viel anders gemacht. Ich habe nur eine kleinere Größe angeschlagen für den Kragen, nämlich die kleinste, und habe dann zugenommen wieder bis zur selben Größe, die ich davor gestrickt habe. Ich glaube, das war Größe 4 oder 5. Ich habe da einfach den Pulli draufgelegt und mal geguckt, wie groß er wird und gesehen, dass ich doch genauso viel zunehmen muss wie bei der Sockenwoll-Variante. Das heißt, ja, da ist noch gut Strickzeit übrig, eben 2 Ärmel. Ich habe noch so ungefähr 600 Meter Garn, die ich verstricken kann. Also das sollte wohl reichen. Aber auch der Pulli steht gerade nicht an oberster Stelle meiner Prioritätenliste, weil es aktuell ja doch wieder ganz schön warm geworden ist und der Pulli sowieso eher für den Winter gedacht war, aufgrund der Farbe. Das heißt, ich habe es nicht allzu eilig, ihn fertig zu machen. Stattdessen habe ich etwas Neues angefangen. Und zwar habe ich mir gedacht, gut, wenn ich kein neues Garn kaufen kann, wer hat gesagt, dass ich nicht auch neue Anleitungen kaufen kann? Und da habe ich ein paar neue Projekte angefangen, beziehungsweise eines tatsächlich angefangen. Die anderen sind geplant, aber die werde ich auch die Tage anschlagen. Und das erste Projekt ist ein paar Kuscheltiere. Und zwar möchte ich für meinen Freund und mich ein Kuscheltier stricken, beziehungsweise 2. Und die Anleitung ist von Rebecca Danger und heißt Daphne und Delilah. Und das ist eben ein Kuschelmonsterpaar. Man hat ein großes Monster und dieses Monster hat eine Bauchtasche und da kommt noch ein kleines Monster rein. Ich finde das super putzig. Und ich würde eben ein Monster Phil geben und eine selber behalten. Und immer, wenn wir uns dann wieder treffen, also nicht jedes Mal, wenn man uns sich sieht, aber ja, ich werde wegziehen von hier. Und wenn ich ihn dann wiedersehe, dann können wir quasi die Monsterchen wieder zusammentun. Das ist eine kitschige Idee, aber ja, ich habe da keine Scham. Ich bin gerne kitschig. Auf jeden Fall stricke ich dieses komplementäre Monster. Ich verwende dazu Garnreste. Und zwar die Holz Coast, von der ich so viel habe. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich hatte ja eine Krone, die 500 Gramm wiegt, gekauft und daraus einen Zopfmusterpulli für Phil gestrickt. Und da war noch ein bisschen Garn übrig. Und dann dachte ich mir, hey, naja, die 50 Gramm, die werden gerade so noch reichen für dieses Kuscheltier. Das Farbschema ist bei diesem Muster nämlich so gedacht, dass man das große Monster streift und das kleine Monster einfarbig macht. Und ich hatte außerdem noch 6 Knäule Co-Star in der Farbe Skylight. Und das war ein kleiner Fehlkauf, weil die Farbe für mich online grau gewirkt hat und tatsächlich ist das aber ein helles, eisiges Blau und das ist eine Farbe, die mir gar nicht steht. Ich habe daraus schon ein Projekt angefangen, nämlich den Yoga Shawl von Andrea Mowry, aber irgendwann dachte ich mir, nachdem ich eigentlich fertig war mit diesem Musterteil von diesem Tuch, dachte ich mir, naja, also das wird dir nicht stehen und klar kannst du es umfärben, aber ob das so gleichmäßig wird, Deshalb dachte ich mir, nee, ich mache irgendwas anderes draus. Also habe ich eben dieses Garn in diesen beiden Farben. Und zwar die eine Farbe ist eben dieses Hellblau, dieses Skylight. Und die andere Farbe ist Dunkelblau, nämlich Jay, was noch von Fitz Pulli übrig war. Und daraus habe ich eben dieses Monsterchen gestrickt, das große Monster. Und diese Anleitung ist so putzig. Da stehen nämlich lauter kleine süße Geschichten drin. Ich mag das total, wenn die Designer das machen und finde es schade, wenn sie es nicht tun. Nämlich einfach ein bisschen den Hintergrund des Musters erklären. Und bei Daphne und Delilah stand da, dass Daphne die Mama ist und Delilah das Baby. Und die beiden gerne reisen, aber das Baby total quirlig ist und an einem neuen Ort alles gleich erkunden will und rumrennt. Und dann aber nach 5 Minuten so ausgepowert ist, dass es wieder ins Täschchen zur Mama muss. Das finde ich einfach total putzig. Und dann dieses Monster hat 2 Arme und 2 Beine. Und Augen werden aufgenäht. Und dann bekommt es noch eine Zahnreihe aus Filz aufgeklebt. Und da steht auch in der Anleitung, man soll das Monster beschweren mit ein paar Büchern, nachdem man die Zahnreihe aufgeklebt hat. Dann steht da dabei, das klingt zwar total brutal, aber die Monsterchen sind dann hinterher sehr dankbar dafür, weil sie feste Zähne haben. Das fand ich sehr, sehr putzig. Ich wollte das Monster eigentlich aus Sockenwolle stricken. Ich hatte da gelbe und blaue Sockenwolle da und habe mir eben gedacht, nein, du darfst keine neue Wolle dafür kaufen. Aber das Gelb und das Blau haben doch nicht so gut zusammengepasst. Es waren irgendwie seltsame Töne. Denn an sich finde ich Gelb und Blau eine total schöne Kombi. Naja, auf jeden Fall stricke ich jetzt den Hell- und Dunkelblau. Das große Monster ist fast fertig gestrickt. Also ich habe den Körper gestrickt und die Arme. Und jetzt bekommt es nur noch die Bauchtasche und dann ist es fertig gestrickt. Ich werde die beiden Monster vor dem Ausstopfen noch waschen. Und zwar, weil das eben dieses Coast-Garn ist und ich, ja, bei den Holzgarnen ist es ja so, dass noch Spinnöl drin ist in den Garnen. Bei der Coast ist da nicht so viel drin oder keines, das so auffällt, aber ich sehe durchaus einen Unterschied vor und nach dem Waschen. Nach dem Waschen glänzt das Garn nicht mehr so und ist ein bisschen heller. Und ja, bei so einem Kuscheltier fände ich es da nicht so gut, wenn man das nachts im Arm hat. Ja, ich habe meine Kuscheltiere nachts im Arm. Jetzt war das ein peinliches Geständnis. Ja, wenn man dann das Kuscheltier nachts im Arm hat und ans Gesicht hält und dann die Spinnöle und weiß ich nicht, einatmet oder sich ins Gesicht reibt, das finde ich dann nicht so schön. Deswegen werden die Kuscheltierchen erstmal gewaschen, bevor sie gestopft werden. Und ja, ich weiß gar nicht, ob sich die Monster so gut kuscheln lassen werden. Und zwar ist mein Monster zu klein geworden. In der Anleitung ist keine feste Maschenprobe angegeben. Man soll einfach nehmen, welches Garn man hat und das Monster wird dann halt je nachdem größer oder kleiner. Dieses Coast Garn ist ja ein Garn von der Garnstärke zwischen Lace und Sockenwolle und ich habe das Garn dreifach genommen. Da gibt es einen Trick und zwar, wenn jemand spinnt, dann kennt er die Idee schon. Und zwar gibt es ja dieses Navajo Plying. Und alternativ dazu, beziehungsweise analog dazu, hat sich, oh Gott, wer war das? Das ist eine bekannte YouTuberin. Oh, mir fällt der Name nicht ein, aber ich werde das Video verlinken. Lucy Neatby, jetzt habe ich's. Lucy Neatby hat dann irgendwann gesagt, das kann man doch auch beim Stricken machen. Und zwar bindet man erstmal bei seinem Garn eine Schlaufe und zieht dann da das Garn durch, dann hat man nochmal eine Schlaufe und durch die Schlaufe kann man dann nochmal Garn aus dem Knäuel ziehen. Und wenn man das die ganze Zeit macht, sorgt man dafür, dass man ein Garn hat, das dreifach liegt, ohne dass man sich dafür 3 Knäule wickeln und dann zu einem nochmal wickeln musste. Das finde ich ganz schön praktisch. Und so habe ich das bei dieser Anleitung auch gemacht. Das war ein bisschen umständlich, weil ich das blaue Garn von der Kone stricke. Prinzipiell habe ich kein Problem mit Konengarn, aber hier war das eben arg viel Gefusel. Einmal, dass das Konengarn ist, dann immer dieses durch die Schlaufe ziehen, damit das Fach dreifach liegt und dann hat man noch die Streifen da. War ein bisschen nervig und ich bin auch froh, dass ich jetzt nur noch einfarbig stricken muss. Beim Streifenstricken gibt es übrigens einen Trick, ich weiß nicht, ob den jeder kennt. Und zwar kann man versuchen zu verhindern, dass sich die Streifen immer so ein bisschen verschieben, wenn man sie in der Runde strickt. Und zwar strickt man den Farbwechsel ganz normal und hebt dann die zweite Masche, nee, in der zweiten Reihe, eben der erste Reihe nach dem Farbwechsel, hebt man die erste Masche links ab. Und das zieht eben diese Reihe ein Stückchen nach oben und gleicht den Höhenunterschied von Anfang und Ende der Runde ein bisschen aus. Ich habe das bei diesem Monster so gemacht. Und ja, man sieht schon noch diese Stufen, die das ergibt. Aber ich bin guter Hoffnung, dass mit ein bisschen Spannen das Ganze ein bisschen weniger auffällig wird. Leider kenne ich keinen Trick, der das komplett vermeidet, wobei es dann noch diese Strickart gibt, bei der man Spiralen strickt und da hat man mehrere Knäule und die alterniert man dann so und teilt sie so auf eine Runde auf, dass man eben Spiralen strickt. Ich glaube, das geht immer nur mit einer Farbe. Ich bin mir nicht so sicher, wie das funktioniert. Ich habe es noch nie gemacht und deswegen lege ich einfach besser einen Link hin und ihr könnt euch das selber anschauen, bevor ich jetzt diese Technik erkläre, die ich selber nicht so ganz verstanden habe. Auf jeden Fall mache ich das mit diesen Hebemaschen und bin mal gespannt, ob das beim Spannen dann, beziehungsweise was heißt Spannen, einfach waschen und ein bisschen zurechtzupfen, ob die Übergänge dann ein bisschen unauffälliger sind. Ich habe bei der Anleitung einen kleinen Fehler gemacht, der ist eigentlich nicht weiter schlimm. Ich habe einfach nur das Rundenende oder den runden Anfang, je nachdem, an der falschen Stelle gehabt. Eigentlich soll man das an der Seite haben, dort wo eine Seitennaht sein könnte. Und ich habe sie auf der Rückseite. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht wäre dieser Übergang seitlich weniger auffällig gewesen als auf dem Rücken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das nichts aus. Ich freue mich drauf, wenn die Monsterchen fertig sind und ich sie dann verschenken kann. Ich habe eine Kleinigkeit anders gemacht, als sie in der Anleitung steht, und zwar absichtlich. Und zwar geht es da um die Abnahmen. Die Anleitung macht das nämlich irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Also ich habe das so gelernt, dass wenn man Abnahmen strickt, sei es an einem Pulli oder in einer Sockenspitze, dass man die Masche vor dem Maschenmarkierer ganz normal strickt und die Abnahme ja ein bisschen versetzt ist. Ich meine, ihr wisst, wie man eine Sockenspitze strickt. Ihr seid am Ende, keine Ahnung, am Ende der Nadel. Das sind noch drei Maschen übrig. Dann strickt ihr zwei zusammen und strickt die eine normal, damit man eine schöne Abnahmenlinie hat. Bei der Anleitung wird das irgendwie anders gemacht. Da werden direkt die Maschen vor dem Markierer zusammengestrickt. Und außerdem strickt man da nur zwei rechts zusammen. Und ich habe das dann so gemacht, eben wie diese Bandspitze, dass vor den Abnahmen, vor und hinter der Abnahme jeweils eine normale rechte Masche ist und ich habe nach links und nach rechts geneigte Abnahmen gestrickt, einfach damit es eine bisschen schönere Form ergibt. Aber ja, ich finde die Anleitung sehr schön. Ich habe sie gut nachvollziehen können, obwohl ich nicht wirklich auf Kuscheltiere stricke. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich ein Kuscheltier stricke. Und naja, ein bisschen schade ist es, dass die Monster kleiner geworden sind, als ich vorhatte. Ich glaube, da war ich mitten bei der Erklärung, habe dann abgebrochen. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass, obwohl ich das Garn dreifach genommen habe, das große Monster zu klein geworden ist. In der Anleitung sind ein paar Größen angegeben, die sich für die Designerin ergeben haben, je nachdem, welches Garn und welche Nadelstärke sie verwendet hat. Ich habe eben dieses dreifache Holzgarn und Nadelstärke 4 genommen und mein Monster ist vielleicht so 20, 25 cm hoch und ich hätte gern bestimmt 10 cm mehr gehabt, sowohl in die Höhe als auch in die Breite. Aber so ist es halt, dann sind das eben kleine Monsterchen, die sind auch nicht so bedrohlich. So, und das war das neue Projekt, das ich angeschlagen habe. Ansonsten habe ich noch drei weitere geplant. Dieses Kuscheltier soll ja ein Geschenk sein und von den anderen dreien sind zwei auch Geschenke. Das eine ist ein Tuch für meine Mutter Und zwar war sie mittelschwer entsetzt, als ich ihr erzählt habe, dass ich wegziehen werde. Ich meine, man sagt zu seiner Mama, ja Mama, ich ziehe dann weg, ne? 2 Jahre mache ich meinen Master woanders. Und sie versteht, mein Kind reist nach Australien und kommt nie mehr wieder. Ja. Und dann wollte ich ihr eben zum Abschied, das heißt Abschied, ich komme ja eh zu Besuch. Naja, denkt euch jetzt an der Stelle ein weniger dramatisches Wort als Abschied, aber einfach wollte ich ihr etwas schenken. Und da strecke ich für sie ein Schultertuch. Und zwar hätte meine Mutter gerne aufwendige Schultertücher, aber sie kann nur häkeln und nicht stricken. Und ich persönlich trage ja keine solchen Lace-Shawls, so das Stolas, Tücher. Aber ich würde gerne mal sowas stricken. Ich finde ja schon, dass die ziemlich schön aussehen. Sie passen halt nur nicht zu mir. Und so habe ich dann mal Ravelry durchgesehen nach einem Muster, das mir gefällt und schön kompliziert aussieht. Was eigentlich ziemlich dumm ist, denn wenn es etwas gibt, das ich nicht kann, dann ist das Lace-Stricken. Tja, was man nicht tut für seine Mutter. Ich habe mir da jedenfalls das Muster Danse Macabre ausgesucht von Bunitz. Das war letztes Jahr der Mystery Call von ihr. Und da werden auch noch Perlen eingestrickt. Und damit ist das richtig, richtig kitschig und genau das, worauf ich gerade Lust habe. Das ist eben ein Dreieckstuch, das am Anfang erstmal ein paar Reihen kraus rechts hat, aber ziemlich schnell in den Lace-Teil übergeht. Und dann eben immer komplizierter und verschachtelter wird in Richtung Kante. Ja, das Garn, das ich hier auch verwende, ist, große Überraschung, Holz Coast in Skylight. Ich meine, ich habe 6 Knoll davon gekauft, irgendwie muss ich die losbekommen. Und was mich eben motiviert hat, mein angestricktes Tuch daraus zu ribbeln und was anderes daraus zu machen, ist die Tatsache, dass meiner Mutter solche Farben stehen. Das war nämlich das Erste, woran ich gedacht habe. Ribbel doch den Anstrick und mach daraus ein Tuch für deine Mutter. Sie wird sich freuen und ihr steht die Farbe einfach sehr gut. Also so kühle Blautöne kann man an mir vergessen, aber an ihr sieht das gut aus. Und ja, dazu gab es noch Perlen. Die habe ich bei Idee Kreativ gekauft. Ich weiß nicht, ob ich genug habe, denn in der Anleitung steht, man braucht so circa 900. Ich habe halt die letzten 3 Schachteln gekauft, die noch da waren. Und das sind eben ja so gräuliche, aber irisierende Perlen. Auf der Packung steht was von Regenbogen, aber man sieht schon, dass das Ganze einen deutlichen Graustich hat. Ich habe noch nie Perlen eingestrickt oder überhaupt erst gekauft oder so. Deswegen war ich erstmal ein bisschen unsicher, was für eine Größe man braucht. In der Anleitung steht ja, was für eine Größe das ist. Nur stehen da keine Millimeterangaben, sondern 6 Schrägstrich 0. Und ich hatte erstmal keine Ahnung, was das bedeuten soll. Hab dann mal ein bisschen gegoogelt und dann kam raus, es gibt eine Norm dafür, wie man Kugelgrößen benennt. Und das soll auf jeden Fall 3,3 mm sein. Keine Ahnung, wie man von 6 auf 3,3 kommt, beziehungsweise umgekehrt. Aber das war die Größe, nach der ich gesucht habe. Da habe ich allerdings kaum was bei Idee gefunden. Die hatten nämlich hauptsächlich kleinere Perlen. Und Perlen, die deutlich größer waren. Aber in 3,3 hatten die nicht so viel. Und jetzt habe ich eben diese Perlen in 4 mm Größe. Und ich denke, das wird auch gut passen, zumal das Garn, das ich verwende, ja ein bisschen voluminöser ist. Original nimmt man ein Lace-Garn aus Seide und das ist ja dann wirklich sehr dünn. Und da passen wahrscheinlich die kleineren Perlen besser dazu. Ich habe außerdem dazu noch eine ganz dünne Häkelnadel gekauft. Und zwar habe ich mir online ein paar Anleitungen angesehen, wie man Perlen einstricken kann. Und die Version mit der Häkelnadel sah für mich am sympathischsten aus. Und dann werde ich das mal probieren. Das Tuch ist aktuell noch nicht angestrickt, aber das werde ich die Tage mal machen. Ich bin aktuell einfach noch nicht dazu gekommen, beziehungsweise hatte ich beispielsweise gestern Abend Lust dazu, aber wenn es was Blödes gibt, dann ist es das Vorhaben, irgendwie spät abends ein Lace-Tuch anzufangen. Das ist also das Projekt, das ich in naher Zukunft anfangen werde, denn ich möchte es ja spätestens bis Oktober verschenkt haben. Dann habe ich noch ein anderes Projekt im Kopf, das auch ein Geschenk wird, aber das hat Zeit bis Weihnachten. Und zwar habe ich mich kürzlich mit ein paar Freundinnen getroffen. Die eine lebt nicht mehr hier in der Stadt, aber kommt immer wieder mal zu Besuch. Die studiert eben auch woanders. Und ich hatte an dem Abend meine Sandbank an. Und die beiden fanden die total schön und haben gesagt, boah, strick mir doch auch mal was. Es war natürlich nur scherzhaft, beziehungsweise nein, es war nicht scherzhaft gemeint. Sie haben mir nämlich sogar Geld geboten für Stricken. Aber ich habe da erstmal abgewunken. Ich meine, ihr wisst, wie das ist. Jemand hätte gerne was gestrickt und bietet euch, sagen wir mal, 50 Euro oder so für Stricken. Ich meine, 50 Euro sind viel Geld. Was ist das in Sockenwolle? Hm? Aber so aufgerechnet kommt es nicht dem, entspricht es nicht dem, was man in Arbeit reinsteckt. Es sei denn, es ist ein Topflappen. Und demnach möchte ich nicht gegen Geld stricken. Aber das sind meine Freundinnen. Der einen Freundin habe ich ja schon mal was gestrickt zur Geburt ihrer Tochter, nämlich ein kleines Kinderkleid, das Kind jetzt übrigens tragen kann, denn jetzt ist es schon ein Jahr alt und für die Größe habe ich das Kleid damals gestrickt. Ja, und sie hat sich da total drüber gefreut und die beiden Freundinnen haben eben gesagt, boah, ich hätte auch gern so ein Tuch, das sieht super aus. Da dachte ich mir, mache ich denen doch zu Weihnachten solche Tücher, die werden sich sehr freuen. Und für die eine Freundin weiß ich schon Garn und Muster. Das Muster wird Clockwork sein von Stephen West. Das ist ein Schal, vielmehr ein Schal als ein Tuch, in Kraus rechts, das man seitlich strickt. Das heißt, man schlägt mehr Reihen an. Und strickt dafür man schlägt mehr Maschen an, so rum, und strickt weniger Reihen in die Höhe. Und das Muster ergibt dann eine Art gebogenen Schal, wobei die Achsen ziemlich definiert sind, sodass man ein, puh, wie viele Ecken hat das Tuch, weiß ich gar nicht. Naja, ist der Bogen, den das Tuch beschreibt, ist eigentlich kein wirklicher Bogen, sondern besteht aus kurzen, geraden Stücken. So. Und diese Ausformung dieser Ecken wird durch Zu- und Abnahmen gemacht, beziehungsweise wahrscheinlich sind es entweder nur Zu- oder nur Abnahmen, je nachdem, auf welcher Seite man anfängt. Ich habe die Anleitung noch nicht angeschaut. Und an diesen Stellen hat man dann aber deutliche Streifen, und zwar Längsstreifen. Die werden mit Hebemaschen gemacht und das Ganze ist dann nämlich zweifarbig. Man hat dann eben außenrum diesen Rand, der die Form beschreibt und diese Teilungslinien alle in einer Farbe und dann wird im Mittelteil gestreift. Und zwar habe ich hier dunkelblau und hellblau und die ganz Schlauen unter euch kommen wahrscheinlich auf die Idee, welches Garn das sein könnte. Es sind immer noch die Holzgarn, ich habe einfach so viel davon übrig. Und teilweise komme ich mir schon ein bisschen billig vor, mit den Garnen zu stricken, die ich schon habe und nicht für meine Lieben neue Garne zu kaufen. Aber das Garn habe ich auch mal gekauft, das hat auch Geld gekostet und ich fühle mich aktuell einfach schlecht, wenn ich neues Garn kaufe. Das ist nicht drin. Einmal moralisch nicht, weil ich schon so viel rumfliegen habe. Ich bräuchte eigentlich bestimmt noch 2 Sammlerkisten, um die Wolle verstauen zu können. Und auf der anderen Seite fehlt mir halt gerade auch einfach das Geld. Ich meine, ein Umzug ist teuer und da kann ich nicht noch losgehen und tolle Wolle für Tücher kaufen, obwohl ich gerne würde. Dann ist das eben das Projekt, das ich außerdem geplant habe. Das werde ich auch sehr bald anschlagen. Und das dritte Projekt, das ich bald stricken möchte, ist ein Projekt für mich. Und zwar habe ich mir die Tage meine empfohlenen Anleitungen angeschaut auf Ravelry. Da gibt es ja diese Funktion unter Patterns. Dann steht da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die Rubrik heißt, aber da werden einem Muster vorgestellt, die einem gefallen könnten, entweder weil man schon Anleitungen von dem Designer gestrickt hat oder weil man den Designer favorisiert hat oder. Und da war ein Tuch von Amber O'Brien und das Tuch heißt Alinda. Das ist ein Tuch, das in Kraus rechts gestrickt wird und das hat regelmäßige Lochmusterstreifen und ist eben sehr schlicht. Und das Interessante dran ist die Form. Und zwar mag ich die Dreieckstücher eigentlich gar nicht so gern, Ich habe die Tage auf Instagram ein Foto von mir gepostet, auf dem ich meine Natsumi und mein Viajante als Tuch trage. Und habe mich dann im Nachhinein ein bisschen gewundert, weil ich eigentlich immer darauf achte, diesen Zipfel von diesen Dreieckstüchern immer ein bisschen zu versetzen, damit er nicht direkt in der Mitte sitzt. Das ist aber auf dem Foto so und ich finde, es sieht dann aus, als hätte ich ein riesiges Lätzchen an. Und deswegen suche ich eigentlich lieber andere Formen. Und dieses Tuch von Amber O'Brien trägt man, ja, ich meine, man kann es tragen, wie man will. Man kann es sich auch als Stola umbinden, wenn man möchte. Aber die Idee ist eigentlich, dass das Ganze viel mehr ein Schal ist. Und zwar ergibt das Ganze einen weichen Bogen. Und den kann man sich dann so um den Hals legen, dass das aussieht wie ein Schal, bei dem sich die Enden ein bisschen kräuseln. Ich wollte schon länger so ein Tuch haben, das man eher als Schal tragen kann und wo sich dann die Enden ein bisschen so kräuseln. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich es mag, wenn ich meine Sandbank so trage zum Beispiel und habe dann überlegt, ob ich vielleicht ein Nuvem stricken soll, weil das ja eher gerade ist, aber doch der Sandbank sehr ähnlich, beziehungsweise ist wahrscheinlich andersrum und die Sandbank ist dem Nuvem ähnlich. Auf jeden Fall eben etwas langgezogenes, das als Schal eben gut aussieht. Und da gibt es ein Muster, das Lyra heißt und ist von, ach, da muss ich mal selber klicken und mein Internet ist sehr langsam. So, dieses Lyra ist auf jeden Fall ein Schal, der in Reihen gestrickt wird, anders als die Sandbank oder das Nuvem. Und man strickt ein Parallelogramm und das sorgt dann eben dafür, dass man am Ende einen Schal hat, der halt trotzdem so ein bisschen Zipfel hat und nicht aussieht wie ein langweiliges Rechteck oder so. Allerdings habe ich, also damals, als die Anleitung rauskam, gab es auch Rabatt dafür und ich habe noch überlegt, ob ich die Anleitung kaufen soll, aber ich bin eigentlich zu faul, einen Strang Lace, also Wollmeise Lace, eben so 300 Gramm oder 1600 Meter in Reihen zu verstricken. Und deswegen kommt mir dieses Tuch von Amber O'Brien ganz recht, weil das eben kraus-rechts gestrickt wird und da habe ich, faule Sau, nicht so viel Arbeit. Und diese Form dieses Bogens erhält man eben durch Zu- und Abnahmen. Die Konstruktion sieht sehr ähnlich diesem Dreieckstuch, das, glaube ich, Maria Martina Behm als erstes hatte, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar hat sie ja dieses Dreieckstuch, bei dem man eine Mittelachse hat, die sich quer durchs ganze Tuch zieht. Aber man strickt das Tuch eben trotzdem von Seite zu Seite. Die Melanie Berg hat ja auch Tücher, die von rechts nach links gestrickt werden, aber die haben eben nicht diese ausgeprägte Mittelseite und die werden nach unten eben breit, immer breiter und diese Tücher von Martina Behm sind dann in der Mitte am breitesten und werden dann wieder schmaler, eben wie die klassischen Dreieckstücher. Und bei diesem Tuch von Amber O'Brien, wie heißt das nochmal, Alinda, sind halt die Verhältnisse von Zu- und Abnahmen ein bisschen anders und diese Längsachse ist eben nicht komplett in der Mitte, also nicht symmetrisch und dadurch ergibt sich eben die Form, die eben nicht dreieckig ist, sondern eher, ein gebogenes Rechteck. Das Muster möchte ich aus Garn aus meinem Vorrat stricken. Und zwar habe ich mir vor einer Weile Leinen gekauft in Litauen. Die Marke heißt, oder das Geschäft heißt Yarn Stories. Und dann kann man relativ günstig Leinengarne kaufen. Da habe ich mir damals 4 Knäuel gekauft, jeweils 2 in Pink und 2 in einem Rostrot oder Rotbraun. Und ich denke, dieses Garn würde sehr gut zu der Anleitung passen, weil es eben einen schönen, dezenten Glanz hat. Und das Originaltuch, diese Alinda, wurde in einem Garn gestrickt, das zur Hälfte aus Seide und zur Hälfte aus Wolle besteht und glänzt eben auch total. Und eigentlich hat mir zunächst hauptsächlich der Glanz und die Form gefallen und weniger das Muster. Dieses Kraus rechts finde ich an sich auch nicht so toll. Die Musterstreifen finde ich da aber ziemlich gut und ich kenne mich, ich bin wahrscheinlich zu faul, um das Tuch glatt rechts zu stricken. Und da es bis gestern Nacht noch Rabatt auf diese Anleitung gab, habe ich sie mir dann eben gekauft und werde das Ganze die Tage mal anstricken. So, da habe ich ziemlich viel zu tun die nächsten Tage. Ja, die Monsterchen haben noch ein bisschen Zeit bis Oktober, aber ich glaube, das Danse Macabre wird ja ein spannendes Projekt und ich kenne mich schon. Es wäre wahrscheinlich klug, wenn ich nach jedem Clou eine Sicherheitslinie einziehen würde, aber ich kenne mich, ich bin viel zu faul. Und dann werde ich wahrscheinlich 50 Mal ribbeln müssen und frustriert sein und das dann doch nicht stricken wollen. Und oh Gott, am Ende kriegt wahrscheinlich meine Mutter einen Streifenschal. Schauen wir mal, drückt mir die Daumen, dass das gut läuft mit diesem Tuch. Weil eigentlich finde ich das eine süße Idee und es ist ein schönes Design. Und ich habe auch mal Lust, etwas mit Perlen zu stricken, auch wenn es nicht für mich ist. Ich finde das einfach schön anzuschauen. An anderen. Ja. Das war's dann für diese Woche von mir, beziehungsweise für die nächsten 2 Wochen. Ich wünsche euch ganz viel Strickzeit und Erfolg bei euren Strickprojekten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns oder hören uns dann wieder in 2 Wochen. Tschüss und bis dahin!